Kolon, die sich leblich gesetzt hat, von den Damen, einmal seiner Platz. Sie zieht sich dem Verlegen zu und wendet sich ab, der Flagge auf die Falle aus Das ist das Geld, das ist das Geld, das ist das Geld.